Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder eine freie und offene Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Kevin. Und Kevin ist 25. Guten Morgen. Hallo, Domian. Kevin, um was geht's? Bei mir geht es um das Thema Schmerzen und Krankheiten. Mhm. Bist du betroffen? Ja, ich bin betroffen. Inwiefern? Es ist so, dass ich mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen bin. Mhm. Und dieser Herzfehler wurde bei mir das erste Mal im Alter von 3 Jahren operiert. Mhm. Das war eine Aortenstenose, also das heißt im Prinzip, die Hauptarterie zum Herzen war dort verengt. Mhm. Und diese wurde dann operiert und es blieb da im Prinzip ein Restschaden. Ja. Aufgrund dieses Restschadens war es dann so, dass ich im Prinzip meine ganze Kindheit über mich körperlich nicht stark beanspruchen durfte. Also ich durfte auch keinen Schulsport und so weiter mitmachen. Ja. Konntest aber sonst normal leben. Konnte sonst ganz normal mit zur Schule leben. Gehen und genau, richtig. Spielen, ich habe eigentlich auch nie was von gemerkt. Ja. Das Einzige, was sich dann bei mir im Alter von 6 Jahren da mal eingeschlichen hatte, war ein Kopfschmerz. Aber man wusste da noch nicht so wirklich, wo der wirklich eigentlich herkommt. Mhm. Mit der Zeit wurde dieser Kopfschmerz auch immer schlimmer und wurde immer häufiger. Mhm. Und man sagte, man stellte dann irgendwann im Alter der Pubertät, so mit 15 Jahren, sagte man, dass ich eine Migräne habe. Ja. Da traten die Schmerzen so in etwa, sag ich mal, so 4-mal im Monat auf. Ja, heftige. Ja, also so Migräneattacken kennt man ja aus dem Bekanntenkreis oder manche sind ja auch selber davon betroffen. Ja. Also das sind schon starke Schmerzen. Ja. Es ging dann weiter, dass ich irgendwann die Situation mit meinem Herzen verschlechterte und es war dann so, dass ich nochmal operiert werden musste. Mhm. Da warst du aber schon 17, 18 oder so in dem Alter. Das war 2007. Gut, also, wie alt warst du da? Das muss ich jetzt gerade selber rechnen. Ja, vor 3 Jahren, also vor Anfang 20, Jahren, ja. Genau, mhm. Richtig, genau. Ja. Und da hatte ich dann, war es so, dass ich also wirklich einen ganzen Tag im Operationssaal lag, mhm, und eine neue Herzklappe bekommen habe. Und dort, oh. Also, das ist natürlich für das Alter schon ein heftiger Eingriff, ne? Das ist ja eigentlich eine Operation, die eigentlich eher ältere Leute bekommen. Ganz genau, richtig. Also das ist im Prinzip auch, man muss sich vorstellen, ich habe eine Narbe von ganz oben vom Brustkorb bis ganz unten bis zum Bauchnabel. Ja. Also das heißt, die haben die Rippen dann im Prinzip einmal ganz aufgeschnitten auch, ja, und haben am offenen Herzen operiert. Ja. Ja, jetzt hast du gerade gesagt am Anfang, mein Thema ist Schmerzen. Genau, richtig. Und die Operation ist, diese Herzoperation ist gut verlaufen? Die Herzoperation ist gut verlaufen. Man hatte natürlich danach einige Schmerzen, das ist ganz verständlich. Ja, also, aber und die Sache mit dem Herzen ist insoweit einigermaßen okay, kann man das sagen heute? Genau, richtig. Ja. Die ist jetzt besser im Prinzip als vor der Operation, bis, mhm, auf dass ich jetzt diese Herzklappe habe. Ja. Und aufgrund dieser Herzklappe muss ich jetzt natürlich auch Medikamente dafür nehmen. Es ist so, dass man, wenn man so eine Herzklappe hat, dass man da Makoma nimmt, das ist ein Blutverdünner. Ja, genau. Diesen Blutverdünner nimmt man, damit sich kein Gerinnsel bildet, genau, an dieser Herzklappe und dann irgendwie ins Gehirn geht, um, mhm, dass man Schlaganfall oder sowas bekommt. So, jetzt hast du aber gesagt, dass du unter großen Schmerzen leidest. Wo hast du Schmerzen? Im Kopf. Im Kopf, und nach wie vor im Kopf. Also das, was sich damals als Kind schon angebahnt hat bei dir, genau, ist im Kopf nach wie vor da. Genau. Offensichtlich scheint es einen Zusammenhang zu geben mit der schweren Herzerkrankung, oder? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich also nicht. Man kann es nicht wissen, aber ich denke nicht. Das werden wahrscheinlich zwei ganz unterschiedliche Diagnosen sein. Es entwickelt sich so, dass im Prinzip nach der Operation diese Attacken täglich mehrmals auftraten und wirklich, mhm, in so einer Dimension waren, wie ich vorher Schmerzen noch nie erlebt habe. Wie ist es denn im Moment? Ist es auch jeden Tag? Es ist im Augenblick nicht mehr jeden Tag. Also es ist im Augenblick, sag ich mal, 2-mal pro Woche, weil ich jetzt eine Prophylaxe bekommen habe. Aber das war ein langer Weg, bis ich die bekommen habe. Was heißt Prophylaxe? Das ist im Prinzip ein vorbeugendes Medikament, das unterdrückt, dass diese Sache kommt. Verstehe. Also gibt es denn, ich vermute mal, dass du nun von allen möglichen Spezialisten durch und durch untersucht worden bist. Gibt es irgendeine Theorie, was das sein könnte? Genau, es ist so, dass man mich von A nach B geschickt hatte und dann immer gesagt hat, Migräne, Migräne, Migräne, aber die Schmerzen waren einfach so stark, dass man hinterher schon Betäubungsmittel gegeben hat, weil man gesehen hat, mir ist der Schweiß so runtergelaufen. Also okay. Ich bin wirklich fast ohnmächtig geworden. Okay, die Frage war, gibt es eine Theorie, was es sein könnte? Ja, also man weiß jetzt, was es ist. Es ist ein Cluster-Kopfschmerz, so nennt man das. Aha. Der wird ausgelöst durch was? Der hat im Prinzip so gesehen keine Auslösfaktoren. Das ist einfach, man weiß noch nicht so viel. Muss man damit leben? Man muss damit leben. Das heißt, man kann nur Schmerzmittel geben? Man kann heilen. Man kann einmal eine Prophylaxe geben. Genau, ein vorbeugendes Schmerzmittel quasi. Genau, richtig. Man kann die Sache nicht heilen. Aber es ist auch nichts Lebensbedrohliches. Es ist nichts Lebensbedrohliches, aber es ist ein Schmerz, der ist wirklich mörderisch. Wenn du diese Schmerzen hast, Kevin. Ja. Ich vermute mal, dass du dann, du kriegst eine Prophylaxe, also ein vorbeugendes Schmerzmittel, aber dennoch spürst du den Schmerz, wenn er denn eintritt. Genau, wenn diese Attacke dann trotz dieser Prophylaxe kommt, ist der Schmerz genauso da, wie er früher auch da war. Nimmst du denn dann sofort ein starkes Schmerzmittel oder hilft gar kein Mittel? Es ist so, dass es Mittel verschiedene Möglichkeiten gibt. Also die erste Therapie ist dann, Sauerstoff zu bekommen, 100%igen Sauerstoff in einer ganz hohen Dosis. Da musst du zu Hause so ein Gerät haben? Genau, richtig. Ich habe jetzt zu Hause ein Sauerstoffgerät bekommen. Und das hilft dann auch? Und das hilft nicht. Nicht alleine. Und was muss man noch machen? Man muss sich selber eine Spritze geben. Oh. Und wohin? In den Arm. Ja. Ja. Und das ist ein hochdosiertes Schmerzmittel? Das ist ein Triptan, so nennt man das. Ja, und hilft das? Das kann helfen, muss aber nicht helfen. Und wenn das nicht hilft, was machst du dann? Wenn das nicht hilft, lass mich fahren zum Krankenhaus, ruf mir dann ein Taxi und fahre dann, ich wohne Gott sei Dank nah am Krankenhaus und bin dann immer zum Taxi gefahren. Und was machen die im Krankenhaus dann? Die stehen dann vor mir und wissen nicht, was sie machen sollen. Wozu fährst du dann ins Krankenhaus? Bitte? Wozu fährst du dann ins Krankenhaus? Weil ich Panik habe. Achso. Ich habe Angst, weil ich einfach nicht weiß, mit den Schmerzen umzugehen. Wie? Die stehen dann im Krankenhaus, die Ärzte, vor dir und wissen nicht, was sie machen sollen? Ja, das Problem ist, die geben mir Schmerzmittel, die geben mir Betäubungsmittel. Hilft denn das dann wieder? Nein, selbst Betäubungsmittel helfen nicht. Du liegst dann im Krankenhaus? Entschuldige, wenn ich das so immer zu der Zwischenfrage, weil ich das richtig verstehen möchte. Du liegst dann im Krankenhaus und keine ärztliche Kunst kann dir die Schmerzen nehmen. Genau, richtig. Ärzte diese Krankheit im Prinzip im Krankenhaus nicht kennen. Jetzt bin ich ganz neu in Behandlung bei einem Schmerztherapeuten, der sich gezielt damit auseinandersetzt, mit diesem Cluster-Kopfschmerz. Ja. Und der probiert jetzt, es gibt ganz verschiedene Ansatzmöglichkeiten, wo man sagt, das kann helfen, muss aber nicht helfen. Also das ist jetzt in der experimentellen Phase. Wie oft lässt du dich ins Krankenhaus fahren? Es war die Zeit, wo ich, sag ich mal, 5 Attacken die Woche hatte, dann war ich auch 5-mal die Woche im Krankenhaus, weil ich da noch gar keine Möglichkeit hatte, dass ich die Sache zu Hause behandeln wollte. Versuche mir mal, Kevin. Ich glaube, das kann man nicht, aber ich bitte dich trotzdem, kannst du diesen Schmerz beschreiben, uns erklärlich machen, begreifbar machen? Man möchte sterben. Man möchte in diesem Augenblick nur noch tot sein. Weil dieser Schmerz ist. Kannst du die Augen aufhalten, während du diesen Schmerz hast? Nein, eigentlich habe ich die Augen nicht auf, weil in dem meisten Augenblick habe ich die zu und es ist so, dass ich dabei hin und her wackel mit dem Körper, ich renne hin und her, ich erzeuge einen Gegenschmerz, also Gegenschmerz heißt, du schlägst irgendwie mit dem Arm gegen die Wand, damit der noch weh tut und den anderen Schmerz ein bisschen überdeckt. Also bei mir ist das ganz komisch, ich erzeuge den Gegenschmerz quasi sogar am Kopf, ich ziehe mir so fest an der Haare, dass das Schmerz auslöst. Verstehe. Aber es ist zwar auch am Kopf, aber es ist irgendwie komisch, aber es... Ist es schon so weit gegangen, dass du dich wirklich verletzt hast, um diesen Schmerz irgendwie ein bisschen von dem Schmerz abzulenken? Nein. Nein, das nicht. Nee. Ist dieser Schmerz im gesamten Kopf oder nur an einer Stelle? Der ist im Bereich des Auges. Also man müsste sich vorstellen, man hat den oben an der Stirn beginnt er und dann geht er entweder zum linken Auge oder zum rechten Auge runter. Das wechselt bei mir immer. Das ist mal die linke Seite, mal die rechte Seite. Also das, was du erzählst, hört sich wirklich so für jemanden, der das nicht hat, horrormäßig an. Ja. Du bist ein junger Mann von 25 Jahren. Wie lebst du deinen Alltag? Hast du einen, beispielsweise Frage, hast du einen Beruf? Ich habe meine Ausbildung im öffentlichen Dienst gemacht. Ja. Während dieser Ausbildung habe ich schon sehr viele Krankheitstage gehabt. Und das ist jetzt so, dass ich seit einem Dreivierteljahr krankgeschrieben bin. Verstehe. Denn eigentlich, so wie du es beschrieben hast, kann man ja gar nicht damit arbeiten. Richtig. Man wäre ja ständig dann auch wieder gar nicht mehr fähig zum Arbeiten. Genau. Hast du eine Beziehung? Nein, ich habe keine Beziehung. Im Augenblick ist das gar nicht möglich. Ja. Lebst du noch bei deinen Eltern oder hast du eine eigene Wohnung? Nee. Ich wohne jetzt seit letztem Jahr in meiner eigenen Wohnung und das macht das einfacher. Also, dass man alleine dabei ist, weil man hat das Gefühl, wenn man diesen Schmerz hat, dann natürlich Leute, die einem wichtig sind und nahe gehen, damit zu belasten. Verstehe. Kann ich mir gut vorstellen. Kevin, ich möchte mal Folgendes vorschlagen. Cluster-Kopfschmerzen heißt das. Ja, richtig. Vielleicht hat ja irgendjemand von unseren Zuschauern und Zuhörern eine Idee und ist ähnlich betroffen. Die Idee könnte er hier an uns schicken, per Mail zum Beispiel. Ja. Und das würden wir gerne an dich weiterreichen. Das wäre super. Ne? Vielleicht meldet sich jemand und vielleicht gibt es irgendeinen Hinweis. Weißt du, haben dir die Ärzte gesagt, ob da wie viele Menschen von dieser Art der Schmerzen betroffen sind? Man sagt, dass da 1% der Bevölkerung von betroffen sind. Okay, das ist ja schon doch eine ganze Menge. Das ist eine Menge. Das Problem ist nur die Diagnose. Man sagt im Prinzip, die Differenzierung von Migräne und Clusterkopfschmerz ist sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall, du bist jetzt bei einem Schmerztherapeuten. Genau. Das war vorher in einer Schmerzklinik, in einer spezifischen Schmerzklinik. Ja. Die hat die Diagnose dann gestellt. Ja. Und jetzt werde ich hier zu Hause von einem Schmerztherapeuten weiterbehandelt. Das heißt, du bist schon mal in guten Händen. Dennoch kann ein guter weiterführender Hinweis auch nicht schaden, wenn es noch irgendwelche Tipps gibt von Zuschauern. Genau, gerade von selbst Betroffenen, also genau. Wie die selbst in der Situation damit umgehen, was die vor allem das Problem ist, die Panik, die man dabei hat, dass man diesen Schmerz einfach unter Kontrolle kriegt. Also, ich verspreche dir, sobald was hier reinkommt, reichen wir es an dich weiter. Super, danke schön. Ich wünsche dir von Herzen, dass es bergauf geht und dass es weniger wird. Danke. Und dass du das in den Griff bekommst. Alles Gute, Kevin. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Daniel, 26, guten Morgen. Guten Morgen, Domian, hallo. Guten Morgen, Daniel. Und, also, was ist dein Thema? Ich rufe dich an aus dem Grund wegen meiner krankhaften Eifersucht, weil ich habe jetzt seit 2 Wochen habe ich wieder eine feste Freundin. Ja. Die ist 32 Jahre alt und die war halt auch schon vor mir, war die verheiratet. Ja. Ist jetzt im ersten Trennungsjahr. Und ja, sie ist auf jeden Fall von ihrem Mann getrennt, bloß halt, das ist eine Sache, muss ich dir sagen, das macht mich ziemlich krank, weil ich wohne im Saarland, sie wohnt in Rostock. Oh, das ist weit auseinander. Genau. Wie habt ihr euch kennengelernt? Durch den RTL-Chat vielleicht, das sagt dir das was. Ja, vom Hören so. Genau. Ich hab noch nicht mitgemacht. Vom Hören schon, ja. Das ist auf jeden Fall ein Chat, muss ich sagen, der sage ich auf jeden Fall dem ganzen Fernsehen, das ist sehr riskant, also muss man ein richtiger Glücksgriff haben, weil da gibt es viele Idioten von beiden Seiten. Okay, findest du in jedem Chat viele. Okay, also so habt ihr euch kennengelernt. Und da haben wir viel getextet und viel miteinander telefoniert, also ich glaube schon bestimmt jetzt in 2 Wochen, wo wir uns kennen, bestimmt schon über 70 Stunden telefoniert. Mhm. Und auch Bilder getauscht, also es klappt einwandfrei, bloß halt bei mir ist das Problem. Stopp, habt ihr euch auch keinmal getroffen? Nee, am Wochenende jetzt. Das erste Mal jetzt? Ja, genau. Ach so. Wir haben nur telefoniert, da hat die Art gepasst und es war einfach fantastisch. Also, muss ganz ehrlich sagen, die Frau hat was auf dem Kasten, ganz ehrlich. Okay, hoffentlich sieht sie auch so aus, wie sie sich beschreibt. Ich hoffe. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall hat sie auch schon ein Kind von 5 Jahren, das lebt halt bei ihrem Ex-Mann. Und sie darf das Kind halt auch nur noch sehen, wenn er da ist. Keine Ahnung wieso, weshalb, warum. So, hör mal, wir reden über Eifersucht. Du hast die Frau noch kein einziges Mal getroffen und bist schon eifersüchtig. Hallo? Ja, das Problem ist halt, weil der Ex-Mann noch was von ihr will. Und der will auch sexuellen Kontakt noch. Und das sind Sachen, muss ich dir sagen, das macht einen ziemlich krank. Ja, was sagt sie denn? Sie sagt, sie will nichts mehr von ihm. Aber das ist halt, dass ich kein Vertrauen mehr zur Männerwelt habe. Das ist das Problem. Ich wurde vorne dran in 4 festen Beziehungen 4-mal betrogen. Ja. Und ich habe damals mit ihr telefoniert, glaube ich, vor 1,5 Jahren. Und das ist eine Sache, wenn man viermal betrogen wird, dann hat man Angst, dass man wieder auf die Fresse fliegt. Ja, schon, klar. Aber deshalb muss man ja nicht... Ich mache mich nachhaltig fertig. Ja, natürlich. Wenn man viel oder viermal betrogen wird, hast du natürlich recht. Aber deshalb muss man ja nicht in eine irrsinnige Panik verfallen. Na, das ist bei mir das Problem. Weil ja, lass doch mal die Sache langsam angehen, Mensch. Triff die Frau doch erstmal. Ja, das ist guck sie dir erstmal an, lasst euch mal aufeinander ein bisschen ein, unterhaltet euch. Dann hast du ja einen ganz anderen Eindruck vom Menschen als dieses alberne Texten oder nur Telefonieren. Klar, das Problem ist halt, ich steigere mich im Moment auch da etwas rein. Ja, dann fahr dich runter, dann stopp dich und fahr dich runter. Nur das ist ziemlich schwer, weil... Ja, dann streng dich an, nur du kannst es. Ich habe auch eine Psychologin, muss ich dir sagen, und ja, das Problem ist, sagt die auch, du bist so ein lieber, netter Mensch, du bist ziemlich ein gefühlsbetonter Mensch und... Warum bist du beim Psychologen? Glücklich schätzen, aber... Warum bist du beim Psychologen? Ja, wegen meiner Eifersucht und Depressionen und lauter so ein Kram. Ach so, du bist sogar wegen Eifersucht in einer psychologischen Behandlung im Moment. Ja, schon seit knapp, ich kann ja sagen, die erste Freundin, die mir fremdgegangen ist, war im 17. Lebensjahr. Oh. Und seitdem bin ich, oh Gott, also ich verfall da ziemlich tief in ein Loch. Okay. Was sagt denn deine Psychologin zu deiner Eifersucht? Die hat zu mir gesagt, man kann nicht mehr viel dran machen. Die hat mich auch schon in eine Kur geschickt. Ich war vor... Was hat die gesagt? Was kann man mit dir machen? Das ist ziemlich schwer, also... Ja, die Kur hat mir aber gar nichts geholfen. Ich war 2 Monate in Bad Wildungen, ja, bei Kassel, ja, und das hat mir gar nichts geholfen. Das war zwar Gesprächstherapien, auch Gruppentherapien, aber da war ich nachher mehr fertig, als ich überhaupt dahin kam. Und ja, dann war es der falsche Ansatz. Aber nochmal gefragt, ich habe das gar nicht richtig verstanden. Deine Psychologin, was sagt die denn zu dir, wenn du ihr von deiner krankhaften Eifersucht erzählst? Die sagt halt, Junge, bremst dich mal, aber das ist halt, weil ich so ein gefühlter Mensch bin, da geht das manchmal ziemlich schwer, weil ich mich in was reinsteige. Genau wie jetzt hier rein. Ich denke jetzt von Anfang an, boah, das ist jetzt die Liebe, das muss es jetzt werden. Bemühst du dich denn, dich abzubremsen? Ja, auf jeden Fall. Aber wie? Wie bemühst du dich denn? Also ich fahre schon ein paar Gänge runter, auf jeden Fall, aber das schafft man kaum. Hm. Wahnsinn. Ich muss sagen, ich habe auch einen stressigen Beruf, ich bin Koch von Beruf und ich habe, wie gesagt, halt viele Arbeitszeiten und lange Arbeitszeiten. Ja, das ist ein stressiger Job, das weiß ich. Und wenn man dann so mit Gedanken da ist, geht jetzt ein Kerl an meine Freundin in Rostock, guckt ein Kerl der Frau auf den Arsch. Ja, gut, das dürfen die Kerle. Das dürfen die Kerle. Alle Kerle dürfen deiner Freundin auf den Hintern gucken. Das ist, ja, dagegen ist nichts einzuwenden. Ja, das ist auch das Problem, da hat man halt Angst und dann lässt man die Freundin auch ungern weg und ja, das ja, aber nur mal langsam, Daniel, mein Gott, nochmal, langsam. Ich wiederhole, wir reden nicht über eine Beziehung, wir reden über 2 Wochen Chatkontakt. Ja. 2 Wochen Chatkontakt und telefonieren. Über mehr reden wir nicht. Noch nicht, also. Ja, noch nicht. Vielleicht wird ja auch gar nicht mehr draus. Wenn du dich jetzt schon da sowas von reindrehst, dann wirst du doch verrückt. Ja klar, ich mache mich auch nervlich verrückt, das muss ich da ganz ehrlich sagen. Ja, aber das wird auch nicht besser, indem man einfach sagt, ja, ich mache mich verrückt. Dadurch wird es auch nicht besser. Das stimmt. So, ihr trefft euch dieses Wochenende. Genau. Wo trefft ihr euch? Bei mir im Saarland. Ja, und wie lange bleibt sie da? Eine Woche. Eine Woche, ja, das ist doch schon ein guter Plan. Das genau, ist ein sehr guter Plan. Wie man aneinander hängt und ja, wie eine Woche dann verläuft. Weißt du, ich glaube, dass wir gar nicht weiterreden müssen. Ich sage dir, leb erstmal diese eine Woche mit dieser Frau. Dann hast du rundherum schon viel besseren und guten Eindruck, als du den jetzt hast. Das ist wohl wahr. So, und dann kannst du, das ist eine erfahrene Frau von 32 Jahren, und wenn die dann sagt, wenn sie dir wirklich zeigt und dir das auch verspricht, dass nur du für sie da bist und dass sie sich von ihrem Ex wirklich trennen will, dann zwinge dich dazu, dieses zunächst auch mal zu glauben. Wenn du viermal betrogen worden bist, heißt das noch nicht, dass die fünfte Frau dich auch betrügt. Weißt du? Das stimmt wohl. So, und das musst stimmt du das wirklich dumm werden, dass die, also wie sie meint jetzt, dass sie 3 Jahre braucht, bis die Scheidung durch ist? Das weiß ich nicht genau, was da für juristische Fußangeln drin hängen. Erscheint mir auch ein bisschen lang, aber vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das wäre nämlich auch noch eine lange Zeit. Da muss man ja auch noch leider dann durch. Ja gut, aber das ist ja ein formaler Akt. Es geht ja erstmal darum, wie sie herzensmäßig zu dir steht. Das ist das Wichtigste. So, jetzt versprichst du mir, dass du wieder versuchst, Dampf abzulassen und einfach ruhiger wirst. Das muss ich wohl. Indem du dir wirklich vor Augen hältst, ich will die Frau erstmal kennenlernen und ich will dieser Frau eine Chance geben. Auch wenn so viele Frauen mich bisher schon enttäuscht haben. Vielleicht ist es diese eine jetzt, die dich nicht enttäuscht. Und für diese Chance musst du halt dich zügeln und dich in den Griff kriegen. Na, wenn ich mich nicht in den Griff bekomme, sehe ich selbst schwarz, gebe ich ganz ehrlich zu. Was? Wenn? Wenn ich mich nicht in den Griff bekomme, sehe ich selber schwarz im Leben, auf jeden Fall. Ja. Dann werde ich auch nie richtig Glück haben. Ja, genau. Deswegen versuchen, versuchen, versuchen. Werde ich machen. Ja, Daniel. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Raphael, 32. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Damian. Ja, guten Morgen, Raphael. Um was geht's? Es geht um das angebliche Steuerdatenhinterziehungspaket, das da an die Bundesregierung geliefert werden soll. Ja. Und zwar, ich muss einfach mal sagen, wir Deutschen, wir sind schon ein ganz schönes Volk der Denunzianten. Das muss ich leider einfach mal so sagen. Naja, der denunziert ist ja kein Deutscher, sondern ein Italo-Schweizer oder so. Richtig, aber wir sind ja vollkommen scharf darauf und wir wollen es ganz gerne machen. Und wenn man die öffentlich... Die Franzosen haben es schon gemacht. Ja, richtig, aber... Das hat, glaube ich, mit Deutschen nichts zu tun. Das ist richtig. Aber wir stehen da auch gerne zu und wir bezahlen auch gerne Geld für Straftaten, die begangen wurden. Und das, finde ich, ist mit unserer Rechtsstaatlichkeit einfach nicht vereinbar. Also, es geht jetzt um die große moralische Frage, darf man quasi Hehlerware annehmen für einen guten Zweck? Genau. Das ist die große Frage. Und da ist Deutschland im Moment komplett... Für einen guten Zweck, das eine schließt das andere schon mal aus. Gut, das ist jetzt deine Auffassung. Da ist ja im Moment die deutsche Öffentlichkeit wirklich gespalten. Richtig. Durch alle Parteien und durch alle Gesellschaftsschichten gibt es Leute, die sagen, ja, wir nehmen das an, so wie die Bundesregierung das ja auch nun vorhat. Die Kanzlerin hat ja wohl grünes Licht gegeben. Und die anderen sagen, nein, man muss sich immer streng an rechtsstaatliche Prinzipien halten und darf nicht mit unrecht erworbener Ware sozusagen, dann in einen Prozess gehen und Recht sprechen. Absolut richtig. Und der Punkt ist doch einfach dabei, also Steuerhinterziehung verurteile ich absolut. Ich bin ein rechtschaffender Steuerzahler, ich zahle meine Steuern, das ist gar keine Frage. Mhm. Aber es kann einfach nicht sein, dass man belohnt wird, wenn man da Datenpakete herausschmuggelt, wie auch immer, klaut und an die Bundesregierung verkauft und die Bundesregierung belohnt einen für diese Sache. Das ist einfach der Punkt. Naja, derjenige, der das gemacht hat, wusste ja, dass es sich um Kriminelle handelt, nämlich um hochrangige Steuerhinterzieher. Das wissen wir doch noch gar nicht. Das steht doch noch gar nicht fest. Das ist doch der Punkt. Wir vorverurteilen doch Menschen, von denen wir noch gar nichts wissen. Okay, na, also die Menschen sind ja auch alle nicht benannt. Und ich glaube, die Menschen sind doch alle noch nicht benannt. Na, und das andere ist, des Weiteren... Also ich gehe mal davon aus, dass wenn die Bundesregierung und der Bundesfinanzminister sich auf so einen Deal einlässt, ja, dass schon eine sehr, sehr gute Prüfung stattgefunden hat, dass es sich auch um substanzielle Ware handelt, sage ich mal. Das ist schon richtig, aber es geht auch um Image. Und Image bedeutet einfach, okay, da ist Steuerhinterziehung da und da können wir was einfahren. Wir natürlich wird da Geld eingefahren. Man redet von 100 Millionen, eventuell 100 Millionen, die der Staat einklagen kann, nachträglich. Richtig, aber hat denn schon mal jemand nachgeprüft, wie viele Millionen diese Leute schon gezahlt haben? Ja, das macht das ja nicht besser. Natürlich macht es das nicht besser, aber es ist ein Standpunkt, weil die Leute immer so dargestellt werden, als hätten sie noch gar keine Steuern gezahlt und alles vorbei am Fiskus geschmuggelt. Und das aber ich hoffe doch nicht, dass du in irgendeiner Weise ein Fürsprecher für diese Steuerhinterzieher bist. Nein, aber ein wichtiger Faktor ist, warum gibt es denn Steuerhinterziehung? Ich bin kein Fürsprecher für diese, um Gottes Willen, Steuerhinterziehung. Ich lebe in diesem Staat, ich möchte, dass es ein stabiler Staat ist. Ich möchte, dass alles funktioniert und ich liebe meine Straßen und die funktionierende Polizei und so weiter und so fort. Um Gottes Willen, das will ich nicht sagen. Aber es gibt, ich lese jedes Jahr das Handbuch oder das Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler. Ja. Da werden Milliarden verschwendet ja. für unsinnige Ausgaben, okay. für unsinnige... Bin ich auf deiner Seite, aber das legitimiert doch keinen weiteren Rechtsbruch, in dem man Steuern hinterzieht, nur weil man sich ärgert, dass so viel... Ich wollte das nicht legitimieren. Ja, aber du versuchst es zu erklären. Ich versuche es zu erklären, ja, aber wenn man zum Beispiel dieses Manko aufheben würde, dass das Bund oder das Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler nicht mehr notwendig wäre, wären, glaube ich, auch viele bereit... nicht mehr ihre Steuern unter Umständen in irgendwelche anderen Länder zu verschieben. Also du hegst doch eine gewisse Sympathie für die Leute. Sympathie, ja. Ja. Sympathie sage ich. Ich unterstütze nicht. Die nicht, aber eine Sympathie oder eine... Ich nicht. Ich hege dafür überhaupt keine Sympathie. Sympathie ist falsch. Nein, ich hege da... nachvollziehen, warum diese Leute es tun, ja. Ja, nein, ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist das oberste Prinzip, dass man, ich versuche, so akribisch wie möglich meine Steuererklärung zu machen. Und habe überhaupt kein Verständnis, dass wirklich Multimillionäre, um noch ein paar Millionen rauszuhauen, ihre Gelder irgendwo verstecken und das unserem Staat hinterziehen. Habe ich überhaupt kein Verständnis für. Obwohl ich dir recht gebe, dass natürlich ganz, ganz viel auch im Argen liegt und hier sicher noch viel, viel verbessert werden kann. Ja, aber das sind zwei verschiedene Schuhe. Nein, das sind nicht zwei verschiedene Schuhe, das sind genau, ich meine, das ist doch genau das eine Paar. Nein, aber ich stelle doch den Zusammenhang nicht her, nur weil es sehr viel Kritik gibt, weil es das Schwarzbuch gibt und dort verschiedene Fälle aufgezählt werden. Daraus ziehe ich... Darf ich das Ende sagen? Ja, nur weil es das gibt. Daraus ziehe ich doch für mich nicht die Konsequenz, mein Finanzamt mit meiner Steuererklärung zu bescheißen. Nein, ich spreche auch nicht von einer Legitimation, dass man das macht. Um Gottes Willen, Domian, da stimme ich dir vollkommen zu. Vielleicht sind aber wir auch ein bisschen... Eben andere Länder, andere europäische Länder, die ein offeneres, okay. durchsichtigeres Steuersystem haben. Bin ich bei dir. Vielleicht haben wir uns jetzt auch ein bisschen Vielleicht haben wir uns jetzt auch ein bisschen von der Grundfrage entfernt, nämlich von der wirklich sehr in Deutschland sehr ernsthaft diskutierten Grundfrage, ist es moralisch in Ordnung, diese CD zu nehmen? Nein, das ist die Grundfrage. Da sage ich einfach schlichtweg nein. Moralisch gesehen ist es nicht in Ordnung. Okay. Das ist, es geht hier schlichtweg um Geld und natürlich ist es sehr anreizvoll und es dient dem deutschen Fiskus und so weiter und so fort. Hm. Aber rechtsstaatlich gesehen ist es Hehlerei. Also ich finde, dass es moralisch in Ordnung ist. Ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht in den letzten Tagen. Und es ist ja wirklich hochinteressant. Ich habe heute in einigen Zeitungen Stellungnahmen von maßgeblichen Vertretern der Kirche, der Gewerkschaften und des Steuerbundes und von Politikern. Es ist fast eine 50-50 Äußerung. Die einen sagen ja, es ist, man kann es so und so vertreten und die anderen sagen, man kann es nicht vertreten. Du hast die Meinung, die ist zu akzeptieren, Raphael. Dass es nicht zu vertreten ist. Insofern, deine Meinung ist genauso zu akzeptieren. Ja, insofern war es sehr interessant, dass du angerufen hast und das beschäftigt ja die Leute. Was meinst du, wie das Volk beschäftigt, diese Frage? Na, ich möchte einfach mal darauf hinweisen, dass wir leben schon sehr, und das ist meine Meinung, wir leben schon sehr in einer Gesellschaft von Neid und Missgunst. Ja. Und diese Leute, die unter Umständen Steuern hinterzogen haben möchten, das ist, die haben das mit Sicherheit zu Unrecht getan. Aber nicht jeder, der Millionär ist, hat nichts für die Gesellschaft getan, sondern ist das zahlt auch jeder in Deutschland zahlt seine Steuern. Ja. Darf ich mal kurz Leute, die sehr, sehr viel besitzen, zahlen ihre Steuern und unterstützen die Menschen, die haben. Du bist ein sehr massiver Sprecher. Darf ich dich was Privates sagen? Bist du ein sehr reicher Mann? Nein, bin ich nicht. Bist du nicht? Okay. Nein. Wollte ich nur noch geklärt haben. Ich danke für deinen Anruf, Raphael. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Guten Abend, ciao. Hey, Raphael. Hier ist Wenke, 45, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Wenke. Und zwar, ich habe ein ganz großes Problem, oder wir haben ein ganz großes Problem mit unserer Tochter. Mhm. Und ich habe gedacht, ich rufe mal an, vielleicht könnt ihr uns auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen. Erzähl mal. Und zwar, ich fange mal etwas weiter vor, damit du ungefähr weißt, einen kleinen Einblick kriegst. Und zwar, die hatte mit einem Jahr Diabetes bekommen. Und dann gefolgt von Asthma mit 13 Schlaganfall, mit 16 Knoten in der Schilddrüse. Mhm. Also sie hat es nie leicht gehabt. Wie alt ist sie heute? Sie ist heute 21. Ja. Und hat damals auch, ist alleine zum Gymnasium, hatte also immer wenig Freunde, weil sie wollte damals alleine dahin und konnte man reden, wie man wollte. Und hat auch wirklich dann, ja, immer Freunde gekriegt, irgendwie, ja, alles, was so kam. Mhm. Und dann war sie auch also wirklich sehr häuslich, sehr ruhig und also eigentlich wirklich also für ihre ganzen Krankheiten Hut ab vor diesem Mädchen. Mhm. Und dann mit 16 hat sie einen 27-Jährigen kennengelernt. Ja. Und ja, gut, wir haben gedacht, sie war verliebt. Er hat dann gesagt, okay, was willst du mit so einem älteren Mann? Ja gut, dann hat sie ihn auch behalten. Wir haben das auch unterstützt. Wir haben gesagt, okay, ob wir jetzt verbieten, dann macht es extra. Man weiß ja nie, was macht man richtig. Mhm. So, dann ist sie auch mit denen zusammengeblieben und irgendwann kam dann raus, dass er sie sexuell also genötigt hat. Er hat Fotos von ihr gemacht und ja, und irgendwann... Wie lange war sie denn mit dem zusammen? Ich würde sagen, dreiviertel Jahr. Mhm. Ja, und dann, also sie wurde auch immer blasser und sie hatte Augenränder und Lina und ich hatten immer so ein richtig inniges Verhältnis. Also ich wusste immer sehr viel so, was ihr ganzes, ja, Innerstes so angeht, weil sie war halt krank und ich war immer da mit ihr, zusammen auch. Mhm. Ja, und dann irgendwann kam es dann raus, sie ist das aus ihr rausgebrochen, sind wir dahin, haben sofort ihre Sachen geholt, er hatte auch so Fotos von ihr gemacht. Was heißt denn sexuell genötigt? Ja, er hat wohl sie gefügig gemacht, indem er sie, ja, Alkohol eingeflößt hat, das war auch der erste Freund, den sie hatte. Ja. Und dann hat er wohl im Schrank irgendwie eine Kamera aufgestellt und hat sie dann wohl währenddessen gefilmt und diese Fotos hatte sie dann auch wohl. Währenddessen die beiden Sex miteinander hatten? Nee, ich denke mal, er, das hat sie nie so wirklich erzählt. Ihr war das auch sehr peinlich, uns das damals zu erzählen und man weiß nie so wirklich, was wirklich alles da war. Der hat die auch nachher noch gestalkt und alles. Hast du denn diese Fotos gesehen? Nein, hat sie mir nicht gezeigt. Ich habe nur gesagt, lass uns zur Polizei gehen, dass wir den anzeigen. Das wurde nicht getan? Nein, das wollte sie absolut nicht. So, heute ist er 21. Was ist heute der Grund deines Anrufs? Der Grund ist dann, danach hatte sie noch einen Freund, das muss ich noch eben kurz erzählen, und zwar... mit dem hat sie auch zusammen gewohnt und so lief auch alles super und nachher war dann auch wieder mit dem Schluss, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob sie mit ihm auch, dass die Nähe ihr zu viel war oder was auch immer. Ich hatte nachher mit ihm gesprochen und er sagte auch, sie hätte Albträume gehabt. Wir haben auch nachher versucht, dann ihre Sachen aus der Wohnung zu kriegen. Es war wirklich dann auch noch okay, von diesem Freund ist sie nun auch getrennt. Genau. Und dann hat sie halt eben einen kennengelernt. Das fing so an, dass sie uns erstmal gar nichts gesagt hat, wer das überhaupt ist. Ja. Sie hatte eine Kette um mit einem K, da habe ich gefragt, wo hast du die her? Ja, die habe ich vor der Disco gefunden. Ich sage, Sina, das gibt es doch nicht. Das muss doch irgendwie, muss das doch sein. Nein. Und dann erzählte sie uns, ja, der fährt einen BMW, der macht eine Ausbildung als Gärtner und. Und wir wurden ja immer dann unruhiger, weil sie erzählte uns nicht, wer es war. Ja, und irgendwann haben wir dann mal geguckt, wer es war. Ja, und dann hatte sie auch das Auto hier stehen lassen. Das nahm sie auch nicht mehr mit. Dann haben wir uns schon gewundert, warum fährt sie mit Fahrrad weg? Erzählte aber nachher, wir haben ihr das Auto weggenommen, aber sie wollte nicht, dass wir sehen, dass sie bei ihm da steht, weil der auch bei uns hier ist. Okay, mit dem Freund ist sie heute zusammen. Ja, leider. So. Weil was weißt du jetzt genau über den Freund? Also, ja, dass der eben halt im Gefängnis war. Also der macht gar nichts. Der sitzt nur zu Hause bei seiner Mutter. Da wohnt sie jetzt auch. Und im Endeffekt ist es dann so passiert, dass sie 4 Tage weg gewesen ist. Wir haben sie gesucht. Moment, langsam. Sie wohnt jetzt bei seiner Mutter? Sie wohnt jetzt bei dem Freund. Bei dem Freund. Und euer Kontakt, also von dir und deinem Mann zu eurer Tochter ist sehr, sehr abgekühlt. Also wir haben es immer wieder versucht, wir haben uns heimlich mit ihr getroffen, mein Patenkind hat da ein Treffen arrangiert im Wald, dass wir mit ihr sprechen, da war sie so am Weinen und ich glaube, sie hat sich so verstrickt in diese ganze Sache. Moment, Frage war, wie ist der Kontakt zwischen euch jetzt? Gar nicht. Nein. Man telefoniert auch nicht miteinander. Nein, also sie hat... Seit wann schon nicht mehr? Hallo? Ja. Seit wann schon nicht mehr? Also ich würde sagen seit September, also sie hat das alles... Ich kann das auch nicht erklären. Wie hat sie das denn begründet, dass sie dann keinen Kontakt mehr mit euch will? Ja, es waren so viele Sachen da. Ob das die Eifersucht war auf ihre Schwester oder ob es eben halt, wir brauchten sie ja nicht und was, dann wollte sie nach Hause kommen. Ich sage, na Mensch, dann trenn es doch einfach zu uns. Du kannst ja mit denen zusammen, wenn du meinst, Benke, du musst mit deine Tochter ist jetzt 21 Jahre alt. Weißt du, was ich ständig für ein Gefühl habe? Die Wenke quatscht der total in ihr Leben rein. Lass die junge Frau in Ruhe, Mensch. Ne, also da verstehst du jetzt alles echt falsch. Ja, aber hör mal. Du erhältst mir jetzt einen langen Vortrag dass wir sie verprügeln. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Also solche Ja, aber offensichtlich will deine Tochter ja mit dir keinen Kontakt haben im Moment. Die hat mit gar keinen Kontakt. So, offensichtlich will sie das ja. Ja, mit gar keinem. So, Und dann, ja, aber dann muss sie auch keine Lügen erzählen, Jürgen. Dann muss sie auch nicht okay, erzählen, das, sie kriegt dies nicht und sie kriegt das nicht. Und okay, aber offensichtlich, ja, aber du bist schon eine sehr massive Frau, das merke ich schon, wie du mir das erzählst. Vielleicht ist das einfach auch eine Schutzfunktion für deine Tochter, dass sie einfach mal weggeht. Du übst ja nur Kritik an ihr, an dem ersten Freund, dem zweiten Freund, dem dritten Freund. Alles passt dir ja nicht. Ja gut, der erste Freund findet das gut, wenn er sich nein, natürlich nicht. Aber es ist schon merkwürdig, dass alles nur irgendwie negativ und kritisch ist. Also der zweite Freund, es war netter. Wirklich, aber... Ja, überlass doch die Beurteilung der Freunde, also jetzt vor allen Dingen, wo sie älter ist, damals der erste Freund, okay, da gebe ich dir recht, überlass doch die Beurteilung deiner Tochter. Ja, aber findest du das gut, dass sie ihr Abi macht und dann eine Lehre anfängt und einfach die Lehre abbricht? Ich kann das nicht beurteilen, was da... Ich weiß nicht, was da los ist. Ich höre nur, dass da eine 21-jährige Frau ist und da ist eine Mutter, die wirklich volle Kanne in das Leben reinfunkt. Und deine Tochter entzieht sich dir und sie will mit dir nichts mehr zu tun haben. Nee, ich denke mal, dafür hast du diesen ganzen Einblick nicht, das, was die alles so, ich sag mal, mit uns anstellt. Also einfach erzählen, wir verprügeln sie und... Ja, was hat sie denn, was stellt sie denn im Moment mit euch an? Ja, so, sie will alles haben, sie sollen ihre Medikamente bezahlen, was sie natürlich auch machen, ist logisch. Ich meine, es gibt keinen Kontakt zwischen euch. Was passiert. Ich meine, es gibt keinen Kontakt zwischen euch. Ja, wir machen das ja von der Apotheke, weil wir haben ja Angst, dass sie ja keine Medikamente mehr bekommen. Mein Mann sagte auch, unser Hausarzt sagte, wortwörtlich, der war sogar bei uns jetzt zu Hause, er sagte, solange sie mit diesem Mann zusammen ist, wird sie nie glücklich werden. Und das haben jetzt schon, wir waren schon beim Psychologen. Haben okay, lass mal das nochmal raus. Ihr kauft ihre Medikamente und lasst die Medikamente... Der hat ja kein Geld mehr, Domian. Der hat ja ihre Lehre auch... Lass mich doch mal einfach fragen. Also wie geht denn das? Ihr kauft die Medikamente und die Medikamente werden dorthin geschickt, oder wie? Nein, wir gehen zur Apotheke, den rufen die uns an und dann gehe ich hin und bezahle die. Ach so. Und dann sagt die Apothekerin zu mir, habt ihr wieder Kontakt? Ich sage, nee, leider nicht. Ja, Sina erzählt hier aber, ihr grüßt euch wieder und ihr habt Kontakt. Samstag fuhren sie bei uns hier vorm Haus vorbei. Ja, warum hält sie denn nicht an? Sie fährt hier vorbei und dann fährt sie mit voller Karacho an unserer Tochter und dann mir und meinem Mann vorbei und dann kommt nichts. Und also der einzige Kontakt besteht darin, dass ihr die Rechnung in der Apotheke bezahlt. Ja. Was wäre denn, wenn ihr die Rechnung nicht mehr bezahlt? Ja, dann würde sie ja wieder irgendwelche Sachen erzählen. Sie redet ja nur schlecht hier im ganzen Dorf über uns. Und alle sagen, lasse reden mit denen, die zusammen tun. Die wissen, wie ihr seid, wie gut ihr seid zu ihr, was ihr für sie getan habt. Ja, würde ich auch sagen. Was willst du denn sonst tun? Ich habe Angst, dass dir was passiert um mir. Ja, aber das ist eine 21-jährige Frau. Was willst du denn machen? Ja, aber weißt du, wie das ist, wenn man mit einem Kind erwachsen wird, was so viel Krankheiten hatte? Das ist mir schon klar, dass da eine sehr enge Verbindung zwischen dir und dem Mädchen ist. Das ist mir völlig klar. Und auch ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Aber vielleicht ist es auch die Kunst der Liebe, irgendwann dann ein Kind auch mal ein bisschen in Ruhe zu lassen und gehen zu lassen. Ja, aber ich denke, es ist ja nicht nur meine Meinung. Es sind ja alle rumherum. Die Clique fühlt sich total verletzt. Einmal ist sie da, einmal ist sie weg. Mein Patenkind, die wollte sich mit ihr treffen. Die wollte mal ins Kino fahren. Das hat sie dann alles wieder abgeblockt. Also es ist egal, wer mit ihr was machen will. Es Wenke, ist von ihrer Seite immer abgeblockt. Ja, ne? Dann lass sie doch in Ruhe. Ja, aber sie wollte doch selber den Kontakt wieder. Sie war doch ein paar Mal... Ja, aber offensichtlich ja jetzt dann doch nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, okay, also wenn sie dann wieder anfangen mit dem Kontakt, dann sagst du einfach, pass mal auf, wir lassen das mal eine Weile. Ja, wir lassen es ja, dabei. Ich kann das ja nicht gut. Und ja, aber das ist genau der Punkt. Ich kann das ja nicht gut, sagst du gerade. Ja, man vermisst ja sein Kind. Ja, aber man muss sein Kind auch mal in Ruhe lassen. Na gut, ich meine, mit dem anderen hat sie auch zusammen gewohnt. Das hat ja auch erst gut so. Und da haben wir ja auch gesagt, Mensch, zieh mit ihm zusammen, versuch's erst. Man, vielleicht klappt's ja auch. Das musst du ja auch für sich selber rausfinden. Du redest über deine Tochter wie über eine 12-Jährige. Ja, aber sie ist auch wirklich nie, hat auch wirklich nie zu ihren Fehlern gestanden, weil man ihr wirklich auch viel zu viel abgenommen hat, ne? Ja, vielleicht du auch. Wir alle. Ja, wir so, alle. So, dann zieh doch mal dann eine kluge Konsequenz raus und lass sie sich mal ein bisschen freistrampeln. Mit den Medikamenten ist ja eine nette Geste von euch. Wenn euch das finanziell nicht schadet, dann bezahlt die Medikamente, ist doch okay. Aber lasst sie ansonsten in Ruhe. Ja, aber du sagst gerade freistrampeln. Sie wollten sich einen Kredit aufnehmen, und zwar für ihren Freund, für den Führerschein, damit er seinen Führerschein bezahlen kann. Sie wollte für sich Schulden aufnehmen. Das haben wir dann zufällig durch einen Bekannten gehört. Da haben sie gesagt, Mensch, komm, wir holen dir ein Auto, damit du zur Lehre kommst. Nö, das müsst ihr nicht machen. Ja, und das wollten wir gerne machen, damit sie ihre Lehre nicht verliert. Danach schreit sie uns hier zusammen. Und ja, sagt, aber ihr seid viel zu verwoben miteinander. Dann lass das doch mal sein mit dem Auto. Lass sie ihr eigenes Ding machen. Und wenn sie ein paar Mal auf die Nase fällt, dann wird sie schon daraus lernen. Aber wenn du immer wieder sehr dominant da hineinfunkst, kann das ja zu keiner friedvollen Beziehung sich entwickeln. Ja, aber die war ja, bevor der war, auch ganz normal und schön. Ja, aber jetzt ist es anders. Ja, er hat aber anscheinend so einen Einfluss, das sagt ja auch der Psychologe und auch Doktor, also unser Arzt sagt ja das ja genauso, ne? Wenke, Wenke, lass doch die Frau mal in Ruhe, deine junge Frau, also deine junge, die junge Frau, deine Tochter, so ja, da muss sie sich aber auch nicht beklagen, wenn man sich nicht kümmert, heißt es, okay, man liebt sie nicht. Kümmert okay man sich, heißt es, ja, ja, nicht das musst du dann, ja, okay, dann musst du das ja aushalten, wenn sie sich dann beklagt. Ja. Aber ich glaube, das einzig Kluge ist, ich würde ja wahnsinnig gerne mit deiner Tochter mal sprechen, was die sagt. Das fände ich jetzt mega spannend. Soll sie dich mal anrufen. Wenn sie das mal täte, ja. Wenn sie uns jetzt zuhören würde, liebe Tochter von Lenke. Das Problem ist nur, Domian, dass alle kennen sie und sie ist eigentlich ein liebes Mädchen, wirklich ein ganz, geh ganz ich von aus, ja, Person. Klar. Aber sie wird einfach zu sehr manipuliert. Ja, das glaubst du. So. Das glaubst du. Sie, aber was ist das schon wieder für eine Position? Wie klein machst du sie, wenn du sagst, sie wird nur manipuliert? Das ja, sagt man, ja das sagt man, ich, ist doch egal, ja ist doch, nein, ist doch egal, nein, ist doch egal. Wie wenig Respekt du vor deiner Tochter hast, wenn du sagst, alle manipulieren sie. Also sie ist ein kleines dummes Ding, was man manipulieren kann. Ich hab sie nicht angezeigt wegen Prügelei und sowas, ne? Ja. Also sie hat uns Sachen angetan, die eigentlich viele Eltern nicht vergessen würden, ne? Okay, also, es ist wahrscheinlich eine sehr große und komplexe Geschichte bei euch. Also das denke ich ehrlich, kann man hier nicht in 5 Minuten. Die man, genau. Hast du auch wahrscheinlich eine falsche Einstellung die, dazu. Die man, ja, ich habe ein Gefühl. Ich habe ein Gefühl. Ja. Ich habe ein Gefühl geäußert. Und das Gefühl geht in die Richtung, lass ja sie erstmal in Ruhe. Ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. Du, dennoch, ich lasse sie seit September in Ruhe. Sie erzählt ja, wie am Ja, keine Wiederholung jetzt. Ja. Jetzt, dennoch möchte ich, weil wir da ein bisschen mehr Zeit haben im Hintergrund, dass meine Psychologin noch mal ein paar Worte mit dir redet. Vielleicht kann sie dir da noch eine ja andere Einschätzung sagen. Mhm. Wenke, wollen wir es so machen? Alles klar. Ja, dann melden wir uns gleich. Du legst bitte auf und Sabine ist meine Psychologin heute, ruft dich okay an. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Hier ist Kathi. Kathi ist 38. Guten Morgen. Halt, Kathi, bevor wir beide reden. Guten Morgen. Grüß dich. Ich muss mal eben kurz sagen, was wir morgen für ein Thema haben. Sonst vergesse ich das hier doch für im Eifer des Gefechtes. Also morgen heißt unser Thema Einsamkeit. Und ich möchte morgen mit Menschen sprechen, die sich sehr einsam fühlen. Weil sie sehr krank sind, weil sie alt sind, weil sie vielleicht sehr erfolgreich sind, weil sie in einer toten Beziehung leben oder vielleicht auch, weil sie reich sind, weil sie sehr reich sind. Oder ich würde auch noch gerne mit Leuten sprechen, die freiwillig die Einsamkeit suchen. Das ist unser Thema morgen, Einsamkeit. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Ihr könnt euch wie immer ab 0 Uhr hier bei uns melden. Kennt ihr ja schon unter der bekannten Nummer. Oder natürlich auch während der Sendung und rund um die Uhr mailen. domian@wdr.de. So, liebe Kathi, jetzt bist du dran. Ich grüße dich sehr herzlich. Ja, hallo. Du bist 38. 37. 37. Um was geht's bei dir? Ich rufe an. Ich habe vorhin zufällig eingeschaltet, als ich gehört habe, den vorletzten Anrufer. Mhm. Der sich geäußert hat zu diesen Steuerhinterziehungen, zu der besagten CD, die die Regierung kaufen soll und genau, der halt sehr dagegen war. Ja. Und ganz ehrlich, ich wollte eigentlich auch gar nicht lange den Fernseher noch anlassen, ich wollte eigentlich abschalten, aber als ich das gehört habe, da kriege ich ganz ehrlich einen ganz dicken Hals. Wie ist denn deine Auffassung und Meinung? Erzähl mal. Also ich muss mal vorab sagen, ich bin selber selbstständig seit 11 Jahren und ich zahle auch meine Steuern, was sicherlich halt auch manchmal hart ist und komme klar, aber ich halte es für unmöglich, das kann nicht durchgehen. Also das geht hier nicht um 2.000-3.000 Euro, die unterschlagen worden sind. Ja. Das geht um, was weiß ich, Millionen. Ich halte sicherlich nicht viel von der Variante, dass da jemand auftaucht und sagt, hallo, ich habe eine CD, ich verkaufe der Regierung die, das ist Erpressung oder Datenschutz, alles Mögliche. Mhm. Aber da geht es einfach um ein Thema, was echt sehr heikel ist. Mhm. Und Steuerhinterziehung im großen Stil. Ja. Da geht es nicht nur um eine Person, sondern um viele. Um sehr viele, ja. In diesem Fall. Offensichtlich um sehr viele Personen. So, und findest du es denn, wenn ich unterbrechen darf, ja, Kathi, findest du es denn moralisch, das ist ja die große Frage im Moment, die diskutiert wird in Deutschland, findest du es moralisch legitim, diese CD zu kaufen? Oder hättest du auch irgendwie ein ungutes Gefühl dabei? Ich habe sicherlich ein ungutes Gefühl dabei. Aber du würdest sie kaufen? Ja. Ja. Ja. Also die Bundesregierung will es ja wohl offensichtlich jetzt auch tun. Die Entscheidung scheint ja gefallen zu sein. Ja, also und weil ich das nur vorhin gehört habe, habe ich gedacht, nee, also so ganz dagegen, ich könnte verstehen, wenn jemand sagt, so wie ich, es ist moralisch nicht vertretbar und Datenschutz und alles. Mhm. Aber das ist ein ganz heikles Thema und wenn sowas rauskommt, weiß ich nicht, wenn es ist sowieso alles nicht zu vergleichen, wenn ich als Kleinunternehmen ein paar tausend Euro hinterziehen würde, ja, das fällt sofort auf. Ja, klar. Und ich sag mal, die machen es im großen Stil, da geht es um viel, viel, viel Geld und sicherlich so eine CD zu verkaufen, ne? Aber ich bin auch der Meinung, das hast du vorhin gesagt, dass es mit Sicherheit auch geprüft worden ist. Es kann ja nicht irgendeiner kommen, du oder ich und sagt, hallo, ich habe da eine CD, da sind ein paar Namen drauf, sondern ist das sicherlich auch alles geprüft worden. Ja. Und moralisch, naja. Ja, der Vorwurf, der gemacht wird, ist, dass es quasi, ja, dass es unrecht erworben ist und dass es Hehlerei letztendlich bedeutet und der Staat darf sich nicht auf sowas und mit solchen Leuten einlassen. Das sind ja die Gegenargumente. Aber andererseits, wenn Sie jetzt sagen würden, Sie würden es nicht tun, würde immer der Nachgeschmack bleiben, da gab es mal viele Leute, da gab es so eine CD, die ist angeboten worden. Es hätte alles rauskommen können. Ich sehe es wie du. Ich finde auch, dass das Interesse, dass diese Fälle aufgeklärt werden, steht noch höher als diese Bedenken. Ja, also es gibt so viele Dinge, wo man privat überlegt, Mensch, das ist moralisch, dürftest du das nicht sagen oder du dürftest niemanden informieren oder dürftest das und das nicht machen. Aber tust es manchmal doch, um wieder anderen Leuten, die dir wichtig sind, zu helfen. Das sind Kleinigkeiten, aber man muss einfach überlegen, wo muss man die Moral mal überspringen? Zum Beispiel, es gibt ja auch die Kronzeugenregelung. Da kann man ja auch moralisch lange drüber diskutieren. Die finde ich auch in Ordnung. Dass Leute, die ernsthaft Dreck am Stecken haben, Straffreiheit oder Strafmilderung bekommen, wenn sie auspacken. Ja, und damit dann, ich sag mal in Anführungszeichen, schlimmeren Sachen zum Tageslicht bringen. Ne? Ganz genau, genau. Ja, denke ich genauso. Also ich meine, hier kommt eigentlich niemand zu Schaden. Genau, es wird niemandem geschadet damit, absolut niemandem. Der selber nicht dran schuld ist, sage ich einfach genau, mal. Genau. Und deswegen, also das habe ich nur vorhin gehört und ich wollte jetzt einfach nur sagen, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand... Aber es ist wirklich irre, ne, dass alle Leute sich mit dem Thema beschäftigen, weil jeder ja irgendwie durch die eigene Steuererklärung betroffen ist und jeder hat auch eine Meinung dazu. Ja, du kommst ja auch gar nicht dran vorbei. Genau, ganz genau. Ich meine, ne, wenn du dann auch selbstständig bist, ich finde überhaupt, dass die das machen, auch gerne öffentlich benannt werden sollten. Ja, also. So war es ja auch schon in einigen Fällen in der Vergangenheit. Wer so viel Geld verdient und dann sich so mies verhält, da habe ich auch kein Mitleid mit. Wenn das also dann ich glaube, auffliegt. Wir haben auch alle mal überlegt, wir verdienen unser Geld alle irgendwie, selbstständig oder angestellt, ist auch egal. Mhm. Aber wir haben alle mal überlegt, wie schaffen es so viele Leute, so viele Millionen zu verdienen. Ja, und ich sage einfach mal, das ist ganz oft ganz offene und ehrliche, wirkliche Arbeit. Aber manchmal denke ich, hallo? Trickserei und Betrug. Ja das glaube ich auch. Diese Leute, die auf dieser CD sind, zählen für mich da eindeutig zu. Ja. Und dafür strampelst du dich ab, ich mich ab und sehen zu, dass wir klarkommen und unsere Steuern bezahlen. Ja. Und weiß ich nicht. Also im Sinne der Gerechtigkeit oder für die Gerechtigkeit, im Sinne der Gerechtigkeit bist du für den Kauf dieser Zelle. Wenn es auch moralisch nicht ganz einwandfrei ist, genau, das wissen wir alle. Okay. Danke für die Meinungsäußerung, Katja. Alles Gute wünsche ich. Danke auch. Tschüss. Und weiter geht es mit Christian. Christian ist 31. Hallo. Hallo. Christian. Hi Jürgen. Hi, um was geht's? Ich wollte über den unser Star für Oslo machen. Ah, hast du es gesehen heute? Ja, hast du es gesehen? Ja, ich habe nicht alles gesehen, aber fast alles. Wunderbar, dann kann man ja drüber reden. Können wir ein bisschen drüber reden. Und ist ja auch Teil von eurer 1Live-Familie, ne? Genau, ja. Sabine Heinrich hat mitmoderiert. Es ist ja eine große Verbindung zwischen ProSieben und der ARD. Ja, wunderbar. Was ich gut finde. Und ich glaube, wir sind da auf einem tollen Wege, einen tollen Typ oder eine tolle Frau zu finden, für die uns repräsentiert. Deswegen habe ich vermutet, dass du so denkst, weil ich denke auch so. Wen fandest du denn heute da am besten? Ja, also ich sag mal, ist immer ein Unterschied, ne? Ob du jetzt den Song gut findest oder den Interpreten oder was derjenige daraus macht. Also vom Song her fand ich natürlich diesen Cyril richtig geil. Der hat dieses Hotel California gespielt. Und der es auch ganz nett interpretiert hat. Mhm. Und der auch ganz putzig aussieht. Ja, okay. Sag ich mal so. Ich denke mal, er ist ein Frauentyp, ja. Absolut, ja, ja. Ja. Und ich finde alleine die Tatsache, dass er so ein junger Spund ist und ein Lied von, glaube ich, 1977 spielt. Uraltes Ding, ja. Ja, super Sache. Ansonsten ist ganz lustig. Ich hatte mit einer Freundin parallel gechattet. Mhm. Die hatte das auch geguckt. Mhm. Und ich habe mittendrin irgendwann gesagt, es kommen 4 Frauen weiter, ein Mann. Und ich hatte auch schon so meine Sachen so im Kopf. Und mhm. Ich habe im Prinzip recht behalten. Also die, wer mir auch sehr gut gefallen hat, das war die Kerstin. Mhm. Das war der zweite Beitrag, mhm. die diesen Zopf mhm. so komisch hatte. Die aussah wie die ukrainische Präsidentin. Ja, genau, genau. fand ich auch sehr klasse. Ja. Also, insgesamt wollte ich eigentlich einfach nur damit ausdrücken, der Unterschied zwischen der Show und jetzt diesen anderen Casting-Formaten, ohne jetzt direkt drauf einzugehen, der ist einfach gravierend. Also, ist gigantisch. Niveau, also was das ich wirklich, ist ein ganz anderes. Ja, was ich Stefan Raab also wirklich schon seit Jahren hoch anrechne, er hat ja schon mehrfach Casting-Shows gemacht. Und so war es heute auch wieder, dass die Leute nicht verarscht werden, die da auftreten. Genau. Sondern Marius Müller-Westernhagen war da, Yvonne Katterfeld und Stefan Raab in der Jury. Die haben sich alle korrekt verhalten und haben alle normale Statements abgegeben. Ich war sehr, sehr positiv überrascht von dem Marius Müller-Westernhagen. Ich auch, muss ich sagen. Auch sehr korrekt. Genau, also was ich ganz klasse finde, also ich meine, die Lieder kennt ja jeder, mhm. klar. Ne? Ich war jetzt nie... Oder ich habe mich nie mit ihm beschäftigt. Ich habe ein paar Mal so im Fernsehen gesehen, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und ja. er wirkte immer ein bisschen arrogant auf mich. Ja, ein bisschen kühl, ne? Ja, oder kühl, genau. ja. Und was der heute so da abgegeben hat, war super. Er hat das alles wirklich auf den Punkt präzise gesagt. Ja. Und das als mega erfolgreicher Musiker. Ja, eben, er kann ja auch aus einem großen Erfahrungsschatz letztendlich darauf zurückgreifen, um die Kandidaten zu beurteilen. Ich muss dir sagen, mein Favorit ist Lena. Ja, die war auch klasse. Die fand ich völlig verrückt. Ja. Der Stefan hat es richtig gesagt. Man kann es gar nicht so richtig erklären, aber die hatte irgendwie so einen Thrill auf der Bühne und die war noch nie groß aufgetreten, hat sie erzählt. Ja, also was ich beeindruckend fand, und das ist auch, glaube ich, sehr gut bei der Jury angekommen, das unterscheidet auch wieder jetzt dieses Format von den anderen Formaten. Ja. Und zwar hatte der Rapia gesagt, der Stefan, dass die wohl vorher ihr geraten hätten, einen anderen Song zu nehmen, weil den genau, Song genau. kein Mensch kennt. Genau. Und sie dann gleich so sagte, nee, ich will den Song performen genau. oder ich gehe nach Hause. Genau, da hat Stefan Raab auch sehr schön gesagt, es geht nicht nur um das Singen, sondern auch um die Haltung dahinter. Ja, also nicht dieses Speichellecken. Genau, genau. Also ohne eine Diva oder eine Zicke von vornherein zu sein, genau. sondern künstlerisch, sage ich mal, seinen Kopf zu haben. Also es gibt ja noch eine ganze Menge Shows demnächst, bis dann derjenige rausgefiltert ja. ist, der uns dann vertritt. Also man kann diese Sendung nur empfehlen. Würde ich sagen. Ja, absolut. Das sind tolle Sendungen und ich glaube, dass wir dieses Jahr einen sehr respektablen Vertreter aus Deutschland ja. für Deutschland in Oslo präsentieren. Wenn ja. wir vielleicht auch keine Chancen haben gegen die Oststaaten, aber wir brauchen uns nicht zu schämen. Jürgen, darf ich aber einen ganz kleinen Gedanken mir mal gemacht zu. Ich habe die Vermutung, dass das ganz schön polarisierend ist. Auch im Ausland, glaube ich, was jetzt hier in Deutschland momentan abgeht damit. Also diese Suche, meinst du? Ja, mhm. also ich meine, der Raab, der Stefan, der ist ja nun mal wirklich ein sehr bekannter. Mhm. Als er damals mit Wada Hade Dude da angetreten ist, mhm. Haben sie mal gezeigt, da ist er selbst im englischen Frühstücksfernsehen, die sich ja nun mal wirklich gar nicht für deutsche Musik interessieren. Mhm. Und da ist er überall aufgetreten. Ach so, ja. Und wenn der Stefan jetzt so ein Format macht. Umso besser. Dann ja, geht das. Macht so ein Riesenformat, ja. Holt sich in Anführungsstrichen die besten deutschen Juroren ins Boot mhm. und dann sagt er aber noch dabei, und das ist halt die Sache, Stefan hat eine großspurige Art, in Deutschland kennt die jeder, er hat gesagt, das ist ein nationales Interesse und so mhm. weiter. Mhm. Worauf willst du hinaus? Ich habe so ein bisschen Schiss, dass es so martialisch wirkt im Ausland. Ach, was nicht? Nee. Nee, nein, ich finde, das muss sogar sehr sympathisch wirken, wenn ein großes bundesweites Casting stattfindet mit zwei großen Sendern, einem Privatsender und einem öffentlich-rechtlichen, und da die Person rausgefiltert wird. Das ist doch super PR. Das kann man doch in ganz Europa überall verbreiten. Hoffentlich, ja. Also, wir drücken die Daumen, wir gucken fleißig die Sendung, ein Star für Oslo, und sind super gespannt, wer es denn dann denn sein wird. Ich auch, ich bleib dabei. Danke für den Anruf, Christian. Bitte. Tschüss. Und weiter geht es mit der Monika. Monika ist 26. Guten Morgen, Monika. Morgen, Domian. Hallo, um was geht's bei dir? Ja, es geht um eine kleine Beziehungskrise, mehr oder weniger. Ach, erzähl. Ja, ich bin mit 26, habe seit gut 6 Jahren eine Beziehung zu einer Frau. Mhm. 5, 6 Jahren? Seit 6 Jahren, ja. Mhm. Und ja, kenne seit ungefähr einem Jahr einen Transmann. Ein was? Sprich, einen Mann, der sich als Frau fühlt. Ja. Sprich, sich auch als Lesbe deklariert. Aber es ist ein Mann, vom Körper her. Es ist, ja, vom Körper ist es noch ein Mann, aber eben vom Denken her. Eine Frau. Und ja. Fühlt sich eigentlich auch als Frau und fühlt sich im falschen Körper beheimatet. Richtig. Mhm. Okay. Ja, und ich betrüge meine Freundin regelmäßig. Mit ihm? Ja, mit ihm. Mhm. Und ich weiß so langsam nicht mehr weiter. Bist du eine rein lesbische Frau oder eine bisexuelle Frau? Ich habe vorher auch schon mit Männern zu tun gehabt. Ja, diese Affäre, die du jetzt neben deiner Freundin hast. Ja. Ist ja vom Körper her ein Mann. Ja. Wenn ihr beide im Bett liegt und alle Kleidung weg ist, die auf eine Frau schließen könnten, ist es ein Mann. Ja. Habt ihr dann normalen heterosexuellen Geschlechtsverkehr? Ja. Das schon. Hm. Und das funktioniert auch hundertprozentig und... Ja. Du sagst, es ist ein bisschen zögerlich. Ja, weil ich gerade selber überlege, ob ich es gerade richtig freue, die anzurufen, weil im Endeffekt das hören ziemlich viele und ehrlich gesagt, so. Langsam bereue ich. Ah ja, ne, komm, da will ich dich nicht weiter, wollen wir aufhören? Nö, einerseits, ich will dich ja loswerden, um von dir auch vielleicht eine Lösung irgendwie ja. zu kriegen. Bist du denn in diesem, ich sag jetzt mal, dann können wir es besser auseinanderhalten, in den Mann, ich sag mal in den Mann, aber ich habe schon verstanden, was du, wie du es meinst. Bist du in diesen Mann sehr verliebt? Das ist die gute nächste Frage. Einerseits, ja, einerseits nein. Mhm. Ja, im Sinne von, ich kriege von ihm, wie du ihn jetzt nennst, einige Sachen, die ich von meiner Frau, Partnerin nicht bekomme. Ja, was denn zum Beispiel? Wie soll man das nennen? Im Endeffekt das, was ich mir wünsche. Aufmerksamkeit. Ah ja. Eine Menge eben halt, die man so... Also das hat mit der Sexualität nichts zu tun? Nein. Nee. Nein. Also die findest du bei beiden gleichermaßen gut? Ja. Kann man so sagen? Hm. Ja, doch. Was würdest du kritisieren an deiner Freundin? Ich und nochmal ich. Zu egomanisch? Ja. Hm. Weil ich reiß mir den Arsch auf und Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist so... Hilf mal hier, hilf mal da, mach mal hier, tu mal das. Hm. Und ich tue es und mach's und krieg dafür im Endeffekt nur Arschtritte. Also. Aber im Endeffekt, ich habe immer noch die rosa-rote Brille auf und sage selber, ich liebe sie. Und einerseits will ich Schluss machen mit allem und einfach sagen, leck mir doch an der Füße. Aber ich kann das irgendwie nicht. Hast du nicht den Mut, Schluss zu machen? Ich weiß nicht, ob ich den Mut nicht habe. Sie haben schon oft genug Schluss gehabt, weißt du, weil es einfach in ihren Augen nicht funktioniert, in meinen teilweise auch nicht. Mhm. Entschuldige, wenn ich... Mhm. Aber irgendwie funktioniert es halt nicht. Und wenn wir dann zusammen sind, dann funktioniert es wieder und dann denke ich, alles in Ordnung. Und dann kommt wieder irgendwas, was das Ganze auseinanderbricht und dann ist Schluss wieder. Ja. Und dann fängt es wieder von vorne an. Und du fühlst dich bei der Affäre, bei dem transsexuellen Menschen, fühlst du dich geborgener? Definitiv. Es ist ein schöneres Miteinander umgehen. Ja, vor allem wir können, ich sag mal, wir können miteinander reden und sobald wir miteinander reden, das ist was? Vernünftig. Also ich er ist im gleichen Alter wie ich. Was ist denn Gutes an deiner Freundin, an der Beziehung? Muss ich lange überlegen. Das so im ersten Moment kann ich es ja auch nicht mal mehr sagen. Das klingt schlecht, Monika. Das klingt sehr schlecht. Weißt du, wir können nicht. Sie ist zwar manchmal für mich da, aber wirklich nur so dann, wenn es ihr gut geht und ja. Nun ist ja gleich die Sendung rum. Aber durch deine letzte Antwort vorhin ist mir so eigentlich klar, dass du aus dieser Beziehung wahrscheinlich raus musst. Ja. Könnte schon sein, wenn du das so denn siehst. Denn du scheinst ja, weiß Gott, mehr unglücklicher als glücklicher zu sein in der Beziehung. Und du nur Angst vielleicht vor dem Schritt hast aus verschiedentlichen Gründen. Pass mal auf, wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen, dann entlasse ich dich nicht so abrupt. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Ist in Ordnung, okay? Monika, bis gleich. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Nami Strack und morgen heißt unser Thema Einsamkeit. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich sehr einsam fühlen, weil sie krank sind, sie alt sind, weil sie erfolgreich sind, weil sie in einer toten Beziehung leben oder vielleicht auch, weil sie sehr reich sind oder auch, weil sie freiwillig die Einsamkeit gesucht haben. Das ist unser Thema morgen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer bekannten Nummer. Und ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.